1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer letzten Sendung in diesem Jahr. Ab Montag sind wir in der Weihnachtspause, aber heute sind wir noch da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Wir haben eine freie Themennacht. Ich möchte gerne mit euch über jedes Thema unterhalten, was euch interessiert, aber gerne auch mit Leuten, für die Weihnachten der absolute Lebensinhalt ist, die zu Weihnachten etwas ganz Besonderes machen. Oder die mit Weihnachten etwas ausgesprochen Schönes oder Rührendes verbinden. Also, ich bin gespannt auf eure Anrufe. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Axel und Axel ist 45. Hallo Axel. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Um was geht's bei dir, Axel? Ja, ich habe vor anderthalb Jahren habe ich jemand in einer Reha kennengelernt. Mhm. Sie ist 36, ist verheiratet, hat zwei Kinder, 8 und 5 Jahre alt. Mhm. Ja, und da haben wir uns ich weiß auch nicht so ganz genau, wie es jetzt weitergehen soll. Wir haben dann wir treffen uns regelmäßig. Ich habe sie zur Echo-Verleihung nach Berlin eingeladen, weil sie damals gesagt hatte, wenn sie noch einen letzten Wunsch hätte, wenn sie wüsste, dass sie morgen nicht mehr leben würde, dann würde sie einmal gerne auf die Echo-Verleihung fahren. Und ja, da habe ich mich dann letztendlich direkt an den PC gesetzt und habe dann geguckt, dass es da noch Karten gab. Ja, das ist ja toll. Ja, und ist sie denn wieder richtig gesund? Ich hatte eine neue Hüfte bekommen und sie einen Bandscheibenvorfall, ja. Ah ja. Okay, also dass das nicht lebensbedrohlich ist? Nee. Ich hatte letztendlich auch noch 3 Tage, bevor ich mit meiner Reha fertig war. Und dann auf einmal stand sie neben mir und hoppla, dann ist es direkt in die Magengegend gegangen. Du bist aber Single gewesen oder bist Single? Ich bin Single, ja. So, klar. Jetzt geht das seit anderthalb Jahren so. Sie ist aber in einer Beziehung und hat 2 Kinder. Genau. Wie weit wohnt ihr auseinander? 285 Kilometer. Das ist eine ganze Menge. Wie oft seht ihr euch? Sie wohnt in Raum Erfurt-Eisenach und ich habe mich auch, da ich Berufsfeuerwehrmann bin, habe ich mich da in der Gegend auch schon beworben gehabt. Mhm. Und sie war auch letzte Woche wieder hier. Wie oft seht ihr euch denn so im Monat zum Beispiel? Das ist unterschiedlich. Mal zweimal, mal dreimal, manchmal ein Vierteljahr nicht und dann merkt man auch, sie hat heute Abend, sie telefoniert fast jeden Abend mit mir. Mhm. Sie hat in ihrer Ehe kaum noch irgendwas mit ihrem Mann zu sagen. Er sitzt im Wohnzimmer, liest Tageszeitung 2 Stunden lang und sie telefoniert dann in der Zeit heimlich mit mir in der Küche. Ne? Würdest du sagen, große Liebe? Ja, doch, ja. Von beiden Seiten? Für mich auf jeden Fall, für sie auch, was sie auch sagt. Nur halt ist, sie hat damals den Fehler gemacht, hat auf ihre Eltern gehört und hat bei der Ehe ihm 50% von dem Haus überschrieben. Mhm. Also wenn sie gehen würde, müsste sie ihn ausbezahlen. Mhm. Und und das eine Kind ist auch nicht von ihm. Das eine Kind ist nicht von ihm? Nee, und das... Sondern? Ja, sie hatte in der Zeit, also sie ist jetzt 23 Jahre mit dem Mann zusammen und ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre verheiratet, 18 oder so verheiratet, hat er 10 Jahre nebenbei was mit einem Musiker laufen. Ach so, aber das ist dann bei ihr schon so ein bisschen üblich, dass sie nebenher noch was laufen hat. Ja. Weiß denn ihr Mann, dass das Kind nicht von ihm ist? Nein, das ist es ja. Wir haben uns offiziell, nachdem wir in der Reha waren, hat sie mir gesagt, dass sie Urlaub in der Türkei gebucht hat, hat mir das Hotel genannt und meine Tochter war... Nee, Moment, meine Frage war, ob Nee, er weiß es nicht. Der weiß nicht, dass eines seiner beiden Kinder nicht sein Kind ist. Richtig. Das heißt, die junge Frau, deine Freundin, deine Affäre... Das ist ein Kuckuckskind, hat ein belügt und betrügt ihn nach Strich und Faden. Richtig. Seit Jahren und vor allen Dingen auch in einer Angelegenheit, wo es nun wirklich nicht zu spaßen ist, nämlich mit dem Kind. Ja. Die zwei Kinder lieben mich abgöttisch, nachdem wir dann auf jeden Fall uns offiziell in der Türkei kennengelernt haben, weil sie hat 2 Wochen mit ihrem Mann und der Familie. Ach so, du hast den Mann da auch schon kennengelernt. Ja, in der Türkei haben wir dann uns offiziell kennengelernt. Das heißt, du besuchst die auch manchmal, die ganze Familie? Ja. Also seit dem Urlaub haben wir uns nicht mehr gesehen, weil er hat da Sachen innerhalb von dieser Zeit von sich gegeben über seine Frau, die ich so nach 4 Tagen mit einem, in Anführungszeichen, wildfremden Menschen besprechen würde, niemals okay. So... Aber er ahnt überhaupt nichts, dass... Doch! Ich glaube schon, dass er es ahnt. Er weiß es nicht. Sie sagt immer, dass sie zu einer Kurbekannten zu dem Ort, wo ich hier wohne. Mir wird übel bei so viel Lügerei. Ja. Mir wird wirklich übel. Ja. Und das bezieht sich jetzt nicht auf dich, sondern auf deine Freundin. Ja, ja. Da sträuben sich mir wirklich die Nackenhaare, wenn ich das alles so höre. Ja, ich hab hier jetzt ein Ultimatum gesetzt, ja. weil ich gehe ja nervig bei zugrunde. Ne? Ja, ich finde das auch richtig, dass du ihr ein Ultimatum setzt. Wenn sie mit dir zusammen sein will, dann soll sie verdammt nochmal auch mit dir zusammen sein. Und dann soll sie ihr Leben in Ordnung bringen. Genau. Und auch die Kinder sind involviert, das ist das Schlimmste. Man sagt immer den Kindern, sie sollen nicht lügen. Letztendlich, ja, klar. Die zwei, die haben mich kennengelernt im Urlaub. Ich habe dem Kleinen noch Schwimmen beigebracht. Ach so, und die müssen lügen vor dem Papa, dass sie dich nicht kennen? Dass sie nicht bei mir waren, sondern bei einer anderen. Ach so, und das trichtert die Frau ihren Kindern ein? Sie sagt, wir waren, sie telefoniert ja auch abends mit ihm im Beisein von mir. Ja, ja. Aber ich bin nochmal auf die Kinder bezogen. Also das heißt, sie oktroyiert den Kindern auf, das nicht zu sagen, dass ihr zusammen seid. Ja. Mir wird noch übler. Ja. So, du hast ihr ein Ultimatum gestellt. Wie sieht das Ultimatum aus? Das Ultimatum sieht so aus, dass sie Ende März in Mutter-Kind-Kur fährt. Hm. Ich habe eben, wie gesagt, nochmal mit dir telefoniert. Und jedes Mal, wenn das Thema aufkommt, flüchtet sie. Wie ist dein Ultimatum? Ich habe gesagt, nach der Mutter-Kind-Kur führst du entweder das Gespräch mit ihm. Mhm. Oder? Wie bitte? Oder? Ich habe eine Abschieds-DVD gemacht. Die habe ich vor 2 Wochen, habe ich unser ganzes Jahr Revue passieren lassen, wo wir uns kennengelernt haben mit Musik und Licht und okay, also und was soll passieren, wenn entweder redet sie mit ihm und sagt, sie entscheidet sich für mich, ja, oder ich habe ja eh nichts zu verlieren, oder nur sag, was oder ist, ich schicke dem die DVD ihm, ja, auf die Arbeit. Ach, weißt du, das sind so Erpressungsgeschichten. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Das habe ich ihr nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, oder du sagst es ihm, oder das aus. Ja, das finde ich eine richtige Ansage. Entweder sagst du es ihm. Aber ich habe letztendlich trotzdem nichts zu verlieren. Aber das ist so ein Nachtreten. Was willst du ihm dann nochmal diese DVD schicken? Sie macht es schon 10 Jahre mit ihm. Ja. Gut, ich verstehe. Dann macht es jetzt 1,5 und dann wäre nicht 1,75 Jahre mit mir. Danach kommt vielleicht wieder ein anderer. Du musst dir übrigens im Klaren sein. Also glaube ich zumindest. Nehmen wir mal an, diese Frau würde sich auf dich einlassen. Ja. Ich wäre dieser Frau gegenüber äußerst misstrauisch, dass die mit dir nicht genau solche Spielchen irgendwann spielt, wie sie mit ihrem jetzigen Mann gespielt hat. Das hat meine Kartenlegerin auch gesagt. Ach ja. Na, sehr gut. Ja, sehr gut. Die hat auch gesagt, sie wird sich nie entscheiden, weil sie hat keinen Arsch in der Hose. Vielleicht. Also mir ist die Frau nicht sympathisch. Tut mir leid, wenn ich das über die Frau sage, in die du verliebt bist. Aber das, was du mir von ihr erzählt hast, klingt nicht nach einem geraden Menschen. Ja. Ich finde das Ultimatum gut. Ich finde das mit der DVD ein bisschen albern. Aber okay, wenn du dann den Mann auch noch warnen möchtest, naja, dann ist es auch egal. Aber das Ultimatum ihr zu stellen, zu sagen, pass mal auf, jetzt dann und dann, so lange gebe ich dir noch Bedenkzeit, und das ist ja sehr korrekt und sehr fair. Mhm. Jetzt noch mal bis März, ist ja auch noch mal eine lange Zeit. Ja, und selbst das hat sie gesagt, ja, du denkst, dass ich dann nach der Mutter-Kind-Kur nach Hause komme und dann direkt mit ihm rede. Genau. Habe ich gesagt, das ist nicht das Thema. Ich werde dir noch die Zeit geben. Ich gebe dir sogar bis Mai Zeit. Ja, aber dann ist aber auch mal gut. Du bist viel zu weich. Du bist viel zu weich mit der Mensch. Ja. Du lässt dir da auf der Nase rumtanzen von der. Die kennt ja nichts anderes. Die tanzt ihrem Typ auf der Nase rum und tanzt dir auch auf der Nase rum. Ja, das ist richtig. Ich bin halt nun mal, So ein relativ weicher Typ, ja. Vielleicht, ja, auch wie auch immer, keine okay, Ahnung. Aber wir sind uns einig, du musst auf jeden Fall das Ultimatum stellen, ja. Und du musst dich dann aber auch danach entsprechend verhalten und nicht dann einknicken. Dann hast du nämlich völlig verloren. Ja, das ist das. Jetzt habe ich ihr wieder, wo ich ja schon jetzt Schluss gemacht hatte vor 3 Wochen, habe ich gesagt, wir haben nur noch eine Chance. Die eine Chance, die musst du jetzt nutzen, und ich gebe dir die Zeit, ab jetzt mach dir Gedanken, setz dich mit dem Gedanken auseinander, wie es weitergehen soll. Okay. Wir haben nur noch eine Chance, aber diese Chance ist nur nach der Mutter-Kind-Kur. Okay. Dass du, der Worte, ich würde sagen, der Worte sind genug gewechselt. Ja. Und sowohl zwischen uns beiden als auch du mit ihr. Es ist alles gesagt, jetzt muss sie handeln. Ja. Und wenn sie nicht handelt, dann musst du handeln. Mhm. Punkt. Ende der Geschichte. Ja. Alles Gute und viel Glück, Axel. Alles klar, ich wünsche dir alles Gute zu Weihnachten. Wünsche ich dir auch. Alles guten Gute. Rutsch, ne? Alles Gute dir. Bis dann. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, falls ich jetzt nachher im Eifer des Gefechtes am Ende der Sendung vergessen sollte. Wir sind am 9. Januar wieder da. In der Nacht vom 9. Januar auf den 10. Januar. So, jetzt machen wir weiter mit Maya. Maya ist 34. Hallo, Maya. Ja, hallo. Hallo. Maya, um was geht's bei dir? Es geht darum, dass mein Freund mich heute verlassen hat. Oh. Einfach nur so. Nach wie langer Zeit? Also wir waren 9 Jahre zusammen. 9 Jahre? Richtig. 9 Jahre. Und dann geht er einfach so von heute auf morgen? Nein, aber da sind ja zwischendurch ja einige Sachen passiert. Also warum ist er gegangen? Ich weiß es nicht. Also ich weiß jetzt nicht, was war. Er hat mir nur gesagt, ich soll verschwinden. Er würde alles tun, damit ich weg bin, nicht mehr in seinem Leben. Wohnt ihr zusammen? Nein. Nein. 2009 haben wir uns getrennt. Und dann immer, nochmal zusammengekommen und dann... Ach so, ein Hin und Her war das. Ja, richtig. Und also, wo hat er dir das heute gesagt? Vor seiner Wohnung. Vor seiner Wohnung? Mhm. Also verschwinde. Ich will dich nicht mehr sehen. Richtig. Ich will dich nicht mehr in meinem Leben haben. Richtig, genau so. Halt mal den Hörer ein bisschen näher an den Mund. Du klingst so ein bisschen verschwommen. Ja, so? Besser? Ist besser, ja. Okay. Was glaubst du denn, was der Grund ist? Ich weiß es nicht. Doch, das weißt du. Wenn so lange ein Hin und Her bestand, weiß man das. Ein bisschen zumindest. Ich denke, dass da vielleicht eine andere ist. Weil sein Freund sagte mir, welche Nummer hast du denn, weil ich ihn die ganze Zeit angerufen habe und er ist nicht drangegangen. Und dann bin ich dahin und habe ihn dann angesprochen, er kann es mal anrufen und er geht nicht dran, sagt er, welche Nummer hast du denn? Also muss er 2 Handynummer haben. Mhm. Wart ihr denn offiziell jetzt die letzte Zeit wieder zusammen oder was war das? Mal ja, mal nein. Also wir waren natürlich auch mal aus. Und dann wieder irgendwie nicht, dann wollte er nicht. Hattet ihr noch Sex in der letzten Zeit? Ja, auch. Oh. Ja, auch. Aber ich habe nichts gemerkt, gar nichts gemerkt. Gestern war alles gut, vorgestern war alles gut und... Glaub ich gar nicht. Dann hast du die Augen zugemacht. Dann hast du... Ich glaube nicht. Ihr habt euch im Jahre 2009 habt ihr euch getrennt, sagst richtig. Du. Wer hat sich da von wem getrennt? Also ich habe mich getrennt. Warum? Weil das nicht mehr ging. Das ging einfach nicht. Der hatte mich betrogen. Mhm. Und da habe ich das rausgekriegt. Mhm. Und das ging nicht. Und dann war ich getrennt. Der hatte eine Beziehung in der Zeit dann. Mhm. Hat er das denn, als du dich dann von ihm getrennt hast, 2009, ja, genau. Hat er es dann so hingenommen, oder? Nee, der hat das nicht so hingenommen. Der stand dann bei mir vor der Tür. Dann habe ich bei meinen Eltern gewohnt, weil ich auch krank bin. Und ja, weil du und dann kam er vor uns, so vor mir, vor die Tür und hat gebettelt und gemacht und getan. Ah ja. Und dann, er hatte in der Zeit eine Beziehung. Mhm. Ich hatte mir auch etwas aufgebaut. Mhm. Und also, ich liebte ihn ja noch. Dann habe ich mich von meinem Freund, also von meiner Bekanntschaft getrennt und er von ihr. Mhm. Und dann sind wir zusammengekommen. Und dann ging es eine Zeit lang gut. Ja. So Mitte 2010. Und dann immer mal und immer zusammen, dann wieder nicht und dann wieder zusammen. Es war dann immer hin und her. Und dieses, und ich komme nicht los von ihm. Ich weiß nicht, und dieses, warum. Dieses immer hin und her, war das, ja? hat er dann immer wieder Schluss machen wollen? Unterschiedlich. Selbst du auch nochmal? Ja, mhm. Ich auch. Bist du immer noch krank? Ja, bin ich. Weil du vorhin gesagt hast, ich bin krank. Was hast du für eine Erkrankung? Ich habe Epilepsie. Ja. Und da wohne ich, ja, bin ich jetzt bei meinen Eltern. Mhm. Aber du bist in guter Betreuung, Behandlung und bekommst ja, Medikamente und so. Genau, du kannst, genau. Eigentlich kann man ja, wenn man dann gute Medikamente bekommt, dann ein relativ normales Leben führen. Ja, das mache ich ja auch. Mhm. Aber trotzdem habe ich, seit 2 Jahren und deswegen habe ich noch ein bisschen Angst. Verstehe. Hat diese Erkrankung etwas mit seiner Haltung zu dir zu tun? Kann sein, ich weiß es nicht. Hat er aber nie was gesagt zu? Also, er hat mir mal gesagt, eigentlich so, ich wäre behindert. Hat er mir mal gesagt. Das hat er aber dann hat er es zurückgenommen, hat Moment, sich Moment, entschuldigt. Moment. Ja, Moment. Ja. Der hat mal zu dir gesagt, du bist behindert. Richtig. Du bist epilepsiekrank, egal ist, was du hast. Aber er hat gesagt, eigentlich bist du behindert. Ja. Hat das dann aber wieder zurückgenommen und sich entschuldigt. Richtig. Weißt du, ich finde ja, wenn einem so etwas mal so rausrutscht, ja, sagt das enorm viel über diesen Menschen. Sowas rutscht einem nicht mal so heraus. Und ich finde, auch eine Entschuldigung kann das nicht wieder gut machen. Das zeigt ja irgendwie sein Denken über dich. Ja. Finde ich einen ganz schlimmen Satz, wenn er das abschätzig über dich gesagt hat. Ich weiß, aber ich komme irgendwie nicht. Also ich weiß, ich sehe das ja auch. Ich sehe das alles. Mhm. Ich komme nicht von ihm los. Ich weiß nicht, was das ist. Also so die Vernunft sagt dir, ich muss von dem Typ weg. Richtig. Und der hat heute ja einen harten Satz zu dir gesagt. Ich will raus, du sollst aus meinem Leben verschwinden. Richtig, ne? Verschwinde. Will dich nicht mehr haben in meinem Leben. Ich tue alles, damit du nicht mehr in meinem Leben bist. Mann. Und das tut mir weh. Es tut mir wirklich ja, weh. Ja, das tut dir weh. Aber das sollte dich aber auch, spätestens dieser Satz sollte dich aufrütteln. Ja. Niemals mehr darfst du diesen Mann anrufen. Ja, ich habe deine Nummer gelöscht, aber trotzdem habe ich mir aufgeschrieben. Ja, dann schmeiß den Zettel auch weg. Wenn ein Mensch einen solchen Satz zu einem sagt, muss man für immer gehen. Mhm. Da gibt es nichts mehr zu überlegen. Ja, es ist so schwer. Also ich weiß, dass niemand an Liebeskummer gestorben ist, dass man da drüber hinwegkommt. Nur es tut einfach so weh. Mhm. Es tut mir so weh. Mhm. Das glaube ich. Und da gibt es ja auch eigentlich gar keine Medizin außer Ablenkung. Richtig. Das ist ein bisschen Betäubung. Letztendlich die einzige Medizin ist die Zeit. Richtig. Und die heilt bei Liebeskummer wirklich die meisten Wunden, fast alle Wunden. Ja, die muss ich erst überbrücken. Die muss man überbrücken, das ist das. Ja. Und das heißt jetzt für dich, so hart und bitter das ist, du musst es jetzt aushalten. Ja. Und du musst versuchen, dein Leben so zu organisieren, dass du viel abgelenkt bist. Dass du Ich gehe morgen auf eine Ü30-Party. Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ja. Du darfst auf keinen Fall zu Hause sitzen und Trübsal blasen und heulen. Auf eine Ü30-Party gehen ist super. Ja, das tue ich. Hast du einen großen Freundeskreis oder ein paar Freunde? Ja, ja. Ich habe ein paar Freunde. Ja, also du bist nicht also generell im Leben einsam. Da sind die Eltern noch da. Bin ich. Ja, das bin ich nicht. Einsam bin ich nicht, nur es tut einfach weh. Manchmal, also jetzt heute, habe ich die ganze Zeit geweint. Mhm. Ja, so, weil dann komme ich auch nicht mehr da raus. Ja, ist auch okay. Heute darfst du auch noch einen ganzen Tag weinen, nachdem er dir auch heute so wehgetan hat. Morgen darfst du schon nicht mehr weinen, weil du musst ja schöne Augen für die Ü30-Party haben. Ne? Also morgen geht das nicht mehr. Ja gut, dann tue ich das mal. Also, Maja, wie gesagt, bitte melde dich nie wieder bei diesen Menschen. Vernichte auch diese Telefonnummer. Mach gar nichts mehr. Niemals, niemals. Wenn, das ist das Schlimmste, was man eigentlich jemandem sagen kann. Ja, ich glaube, ich schaffe das nur nicht. Ich glaube, das ist ja okay, aber ich weiß es ja auch, dass ich das machen muss. Ich glaube, dass du das schaffst. Weil ich weiß, dass man immer, wenn man in einer solchen furchtbar traurigen Liebeskummer-Situation ist, denkt man schafft das nie und man denkt, es gibt keine Luft mehr zum Atmen. Man denkt, man stirbt. Richtig. Irgendwie ist es ja auch so ein bisschen, da stirbt ja auch ein Leben weg, was man geführt hat. Ja, richtig. Aber ich sag dir, die Erfahrung zeigt, das wirst du schaffen. Du wirst es schaffen. Du musst es jetzt nur aushalten und dich schlau verhalten. Ja. Meine Liebe. Es tut mir auch weh, dass er die 9 Jahre einfach so wieder kaputt macht einfach so wegschmeißt. Mhm. Und ist alles schlimm, finde ich auch. Gibt's keinen Trost, ist furchtbar. Ja. Aber jetzt muss man nach vorne gucken. Jetzt geht es nur um das Jetzt und um die Zukunft, nicht mehr um die Vergangenheit. So, jetzt würde ich sagen, Holze, weinst du noch eine Runde? Das tut gut. Das tue ich. So, und dann gehst du schlafen. Ich hoffe, du kannst schlafen. Und nee, morgen gucke ich deine Sendung weiter. Genau, bis 2. Und morgen brezelst du dich richtig toll auf und gehst auf die Party. Das tue ich doch. Maja, alles Liebe, alles Gute. Und trotz allem wünsche ich dir und deiner Familie schöne Weihnachten. Ja, dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao, tschüss. Anke, 29. Hallo Anke. Hi Domian, wie geht's dir? Danke, danke, danke. Und dir? Mir geht's auch gut. Warum rufst du an? Ich hatte nach Leuten gesucht, für die Weihnachten was Besonderes ist. Und genau. Da habe ich gedacht, ruf mal an. Bitte? Und da hast du gedacht, rufst du mal an? Ja. Genau. Du klingst so weit weg, wo bist du? In San Francisco. In San Francisco? Na, das ist ein Ding. Ich wohne in San Francisco. Du wohnst in San Francisco und hörst unsere Sendung? Ich höre eure Sendung, schon seit 10 Jahren. Ach, das ist ja verrückt. Und wie lange wohnst du? Und auf 3 verschiedenen Kontinenten. Und wie lange wohnst du schon in San Francisco? 4,5 Jahre. Warum? Was machst du da? Mein Mann ist, wie sagt man auf Deutsch, Informatiker. Ja. Und da ist das Silicon Valley eben der beste Platz zum Arbeiten. Natürlich, das ist ja wahrscheinlich das Eldorado für Informatiker. Ganz genau. Wir hatten vorher eine Long-Distance-Beziehung über 5 Jahre und jetzt bin ich eben seit 4,5 Jahren hier. Ich finde San Francisco ja auch eine super schöne Stadt. Ich beneide dich sehr, dass du da leben kannst. Dankeschön. Ich beneide euch um den Schnee. Ja, aber du brauchst ja gar nicht so weit zu fahren, dann bist du auch in den Bergen. Stimmt, Lake Tahoe und so. Genau, ganz genau. Für dich ist Weihnachten was ganz Besonderes, sagst du? Ja, letztes Weihnachten am 24. also an Heiligabend ist unser erstes Baby geboren und das ist dann schon was Besonderes. Ah, ein Christkind. Ein Christkind, das genau. Das ist ja toll. Das heißt also, dieses Jahr Weihnachten gibt es dann ganz was Besonderes zu feiern, nämlich einmal Heiligabend und den Geburtstag des Kleinen. Ganz genau. Und wir fliegen am 22., also nächsten Donnerstag, nach Indien, weil wir eben seinen Geburtstag dort feiern wollen, damit die Familie meines Mannes ihn mal kennenlernt. Achso, dein Mann kommt aus Indien. Mein Mann kommt aus Indien, ganz genau. Ich meine, seid ihr richtige Weltenbürger? Nein, deswegen sage ich ja, eure Sendung hat mich schon über 3 Kontinente begleitet. Ich habe auch eine Weile in Indien gelebt und da habe ich dann auch immer fleißig Domian gehört. Was machst du denn vom Beruf? Ich habe jetzt im Juni graduiert, also mit meinem Master abgeschlossen und ich bin Psychotherapeutin. Ah, Psychotherapeutin. Aber das ist ja nun gerade nicht so ein Beruf, wo man so durch die Kontinente reist. Das sind ja eher so die Leute aus den technischen Berufen oder Ärzte. Als ich durch die Kontinente gereist bin sozusagen, da war ich auch noch keine Psychotherapeutin. Ja. Ich habe ein Praktikum gemacht im Goethe-Institut in Chennai in Südindien und deshalb war ich halt drin. Und danach war ich ein bisschen Backpacking in Indien. Wie wird und man deshalb war ich Ja, wie werdet ihr denn, oder wie wird man, oder wie werdet ihr in Indien dann Heiligabend feiern? Wie geht es dazu? Ganz ehrlich, wahrscheinlich gar nicht. Also wir kommen am 24. an, ich glaube 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens. Mhm. Und dann werden uns unsere Familien erstmal vom Flughafen abholen. Mhm. Und die Familie meines Mannes ist Hindu, deswegen ist Heiligabend jetzt auch nicht so das große Fest. Aber ich glaube, die hat gesagt, wir wollen einen Kinderfreizeitpark, damit wir eben Sandros Geburtstag feiern können dort. Das ist ja vielleicht dann so ein bisschen traurig für dich. Du bist Deutsche und hast mit Weihnachten wahrscheinlich auch viele, viele Assoziationen, wenn du da gar nicht so von Weihnachten mitbekommst. Definitiv. Ich habe mir auch schon vorgenommen, ich werde mir einen kleinen Weihnachtsbaum oder einen Schneemann oder irgendwas mitnehmen. Was verbindest du denn so mit Weihnachten von früher? Na, eben das ganz Traditionelle. Also Christbaum schmücken, keine Ahnung, Gänsebraten. Die Klassiker. Was man halt so Weihnachten macht. Genau, die Klassiker. Ja, da müsst ihr mal in den nächsten Jahren müsst ihr mit dem Nachwuchs da mal schön nach Deutschland kommen. In der Hoffnung, dass dann auch Schnee hier liegt und dann könnt ihr ganz traditionell Weihnachten feiern. Auf jeden Fall, haben wir uns ganz fest vorgenommen. Also nächstes Weihnachten geht's wieder nach Deutschland. Ja. Anke, das hat mich sehr gefreut, aus der Ferne einen Anruf zu bekommen. Dann wünsche ich dir und deiner jungen und kleinen Familie alles Gute und für den Nachwuchs herzlichen Glückwunsch dann schon mal für den 24. Dankeschön und mich auch und vielen, vielen Dank für das Gespräch und du hast eine ganz tolle Sendung. Dankeschön. Mach auf jeden Fall noch lange weiter so. Dankeschön. Du wärst auch ein toller Therapeut geworden. Ja, naja. Anke, schöne Grüße in die USA. Alles klar. Ciao, tschüss. San Francisco, wie cool. Mike, 27, guten Morgen. Guten Morgen. Du rufst aber nicht aus der fernen Welt an, oder? Nein. Aus Deutschland. Genau. Und warum rufst du? Was ist dein Thema? Ich habe gestern erfahren, dass ich das nächste Weihnachten nicht mehr erleben werde. Das kommende jetzt oder nächstes Jahr? Nächstes Jahr. Warum? Ich habe gestern die Diagnose gestellt bekommen, dass ich in Tischtennisball großen Tumme auf der linken Seite im Kopf habe. Mhm. Und also mit Therapie und Bestrahlung ist nicht mehr viel zu machen. Tischtennisball groß. Also das Einzige, was gemacht werden könnte, dass er rausgenommen wird, aber es besteht zu 95% die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf jeden Fall querschnittsgelähmt bleibe. Mhm. Nun hast du gestern erst die Diagnose gesagt bekommen, die einen ja wahrscheinlich sprachlos macht, oder? Ja, also ich sag mal so, es hat mich in erster Linie schon ein bisschen geschockt. Aber ich nehme es ganz gut auf, sag ich mal so. Du sagst, eine Operation könnte die Operation dir aber das Leben retten. Ja, eigentlich schon, aber ich sag mal so, es wäre für mich kein Leben mehr, wenn ich im Rollstuhl sitzen würde. Wäre ich vorsichtig, das so zu sagen. Es gibt so viele Menschen, die sich eingerichtet haben und auch ein gutes Leben führen, die im Rollstuhl sitzen. Ja, also ich sag mal so, es läuft halt auch in meinem Leben im Moment nicht so ganz rosig ab und von daher, ich bin auch ziemlich der sportliche Mensch gewesen die ganze Zeit und bin auch viel, also gelaufen etc. und für mich wäre es halt wirklich kein Leben mehr. Ich habe heute Abend durch Zufall ein wenig durch die Fernsehprogramme gezappt. Und bin hängen geblieben beim Südwestrundfunk. Da gibt es eine Talkshow abends am Freitag. Und da war der Vater von dem Samuel, der bei Wetten, dass so schwer verunglückt ist. Und der fällt mir jetzt gerade ein, das war auch ein ganz sportlicher Typ. Und den hat es ja jetzt auch extrem schwer getroffen. Aber er ist ja ein solcher Kämpfer und er war ja auch schon im Fernsehen und man hat ihn interviewt. Und er will doch das Beste aus dem machen, was ihm als Lebensgeschenk geblieben ist. Ja, also wie gesagt, ich habe auch wirklich nicht keine Angst davor, dann irgendwann einen Löffel abzugeben. Nun ist es ja vielleicht auch alles noch sehr frisch. Du hast es gestern erst gesagt bekommen, wie lebst du? Hast du eine Familie, eine Frau, eine Freundin, einen Mann? Nee, alleine. Du bist ganz alleine? Ja. Wie lange schon? Knapp 2 Jahre. Und leben deine Eltern? Meine Mutter lebt noch. Ja, und wie ist das Verhältnis und der Kontakt zu deiner Mutter? Es geht. Es geht, würde ich mal sagen. Hast du einen guten Freund? Nö. Das heißt, du fühlst dich und lebst eigentlich sehr einsam. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Kurierfahrer. Mhm. Wie kommt das, dass das so schwierig ist mit Kontakt, mit Freunden, vielleicht auch mit einer Liebe? Was hast du für eine These? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das heißt, kann ich jetzt sagen, warum? Wie hast du das denn bemerkt, dass da irgendwas im Kopf nicht stimmt? Was waren die Anzeichen? Kopfschmerzen. Starke? Ja, sehr stark. Über einen längeren Zeitraum? Ja, also es kommt und geht. Ich habe auch schon Schmerzmittel gekriegt von meiner Hausärztin, die ziemlich heftig sind. Und also ich sag mal so, mittlerweile bringen die mir auch nicht mehr wirklich viel. Wie bist du denn jetzt untersucht worden? Also die haben ein CT gemacht und haben den halt dann gesehen bei uns im Krankenhaus. Und sie wollten mir im Krankenhaus eigentlich erst gar nicht sagen. Ja, dann bin ich dann halt zu meiner Hausärztin halt gestern. Und da die mich ja von klein auf schon kennt, hat die mir das dann halt gesagt. Hat die Hausärztin dir etwas geraten, was du tun sollst? Eigentlich nicht wirklich. Sie hat halt nur gemeint, ich müsste mich jetzt halt entscheiden, was gemacht wird, ob man jetzt rausnimmt oder ob ich ihn drin lasse und erlebe halt das nächste Weihnachten nicht mehr. Hat sie das so auch formuliert? Ja. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass es außer der Operation keine andere Möglichkeit gibt? Es gibt keine Chemotherapie, keine Bestrahlung? Genau. Gibt gar nichts mehr, außer die OP. Außer der Operation. Ja. Sie hat dich aber nicht, also vielleicht dir zugesprochen, die Operation zu machen. So weit ging das Gespräch nicht. Nee, eigentlich gar nicht, weil ich war halt auch dann ziemlich geschockt und hab dann halt auch gesagt, okay, ich überlege mir's und hab mich dann halt eigentlich schon rumgedreht und bin dann direkt gegangen. Wem hast du es denn dann erzählt? Nur meiner Mutter. Und wie hat deine Mutter reagiert? Ja, sie war halt auch ziemlich geschockt, aber dann hat sie halt auch im Endeffekt gesagt, ja, du bist alt genug, du musst wissen, was du machst und überleg dir es, ob du noch willst oder nicht. Und ja, mehr hat sie eigentlich auch nicht gesagt. Weißt du, Mike, ich finde natürlich auch, dass du alt genug bist, um zu wissen, was du tust. Dennoch möchte ich dir das nicht so sagen. Ich sag's dir auch so nicht. Ja. Ich finde, jetzt, man muss jetzt mehrere Schritte einleiten. Du hast jetzt einmal mit deiner Hausärztin gesprochen. Ich finde, du musst absolut dringend mit einem Fachmann, mit einem Facharzt darüber sprechen. Ob es vielleicht doch noch andere Möglichkeiten gibt. Du solltest dir eine zweite und dritte Meinung einholen, was man machen könnte. Du kannst dich nicht verlassen auf das Urteil einer Hausärztin, nichts gegen einen Hausarzt, aber du brauchst einen absoluten Fachmann erstmal, der sich das anguckt. So, das sind die nächsten. Es war ja im Krankenhaus, es war ja extra so ein Spezialist da dafür. Gut, dennoch würde ich bei so einer schweren Erkrankung immer noch eine zweite Meinung einholen. Und würde auch direkt mit dem Spezialisten dann beraten, was man tun könnte. Nicht ausschließlich mit dem Hausarzt. So, und dann je nachdem, was dabei rauskommt, nehmen wir nochmal an, das bleibt dabei, so wie du es gerade gesagt hast, dass man nur operieren kann und dass dann die große Gefahr besteht, dass du querschnitts- oder gelähmt bist. Aber das muss man dir auch genau erklären, was für eine Lähmung. Und wie gesagt, da fehlen noch viele Informationen. Hm. Schmeiß dein Leben nicht so weg. Du bist erst 27 Jahre alt. Wenn du jetzt auch eine schwere Phase hast und eine traurige Phase hast, was meinst du, wie viele Menschen hier diese Sendung verfolgen, die im Rollstuhl sitzen? Das weiß ich von zahllosen Briefen und Mails. Und die ihr Leben meistern und die ein für sich schönes Leben und ein glückliches Leben führen. Die natürlich auch lieber den Rollstuhl loswerden, ist ja völlig klar. Aber die nun mal das so akzeptiert haben und ihr Leben führen und tolle Sachen machen und das Beste rausmachen. Gib nicht so schnell auf. Du bist 27 Jahre erst. Gib dann auf, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Und selbst da muss, finde ich, alles ausgeschöpft erst noch werden. Ich kann das ja im Moment auch verstehen, dass du einfach, das ist ein Schock, wenn man das hört. Und wenn es dir eh nicht gut geht im Moment und du Probleme hast, dann denkt man auch, naja, okay, komm, dann war's das halt. Aber so leichtfertig darf man nicht mit dem, was uns das Wertvollste ist, umgehen. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe auch keine Angst davor, jetzt zu gehen. Sag ich mal. Ja, also es ist eigentlich nichts mehr großartig da, was mich hier noch hält. Ja, aber das ist ja auch schon traurig, dass das so ist. Da könnte ja noch eine ganze Menge kommen. Wie gesagt, du bist ja noch jung. Ja. Du hast im Moment, das höre ich, einen Tiefpunkt in deinem Leben. Was sind denn die größten Probleme neben der Einsamkeit in deinem Leben? Ja, halt eigentlich die Einsamkeit halt, dann finanziell ist es auch nicht so rosig, obwohl ich arbeiten gehe, dann halt auch viel Stress, dann auch ist vor ungefähr 2 Jahren mein Vater gestorben, das hat mich auch ziemlich runtergezogen. Und eigentlich... Im Übrigen auch, wie schlimm, wenn du dann deine Mutter allein lassen würdest. Muss ich auch dazu sagen, sie hat einen Freund mittlerweile wieder, der halt auch ziemlich gut zu ihr passt, ja. Und sie auch über alles liebt und sie wohnen auch zusammen und also sie ist im Moment wirklich richtig glücklich, muss ich sagen, ja. Du sagtest gerade, du hast finanzielle Probleme, hast du Schulden? Auch, ja. Wie hoch? Es geht ziemlich. Ich sag mal eine Zahl. Na, so knapp an die 10.000 Euro. Ist alles zu bewältigen. Ja, wenn du jetzt 100.000 sagt hättest, wäre ich auch zusammengezuckt, aber 10.000 ist zu bewältigen. Mike, ich bin sicher, wenn du seelisch besser aufgestellt wärst und wenn man dir so ein bisschen helfen würde, und da gibt es ja genügend Menschen und Therapeuten und auch Medikamente, die das bewerkstelligen können erstmal, wirst du auch einen anderen Blick auf das Leben werfen. Und dann kann auch wieder eine Hoffnung aufkommen, dass auch du wieder was Schönes erlebst. Ich finde dich ja einen netten Typ und finde es so unfassbar traurig, dass du dich jetzt schon, dass du einfach so sagst, ich gebe auf. Es gibt bestimmt, wenn wir beide uns ganz lange unterhalten würden, könnte ich schwören, dass wir auf ganz viele Sachen kommen, an denen du Freude hättest und wo du Spaß dran hättest. Und dann würde ich dir sagen, Mike, und dafür lohnt es sich zu leben und dafür musst du dich anstrengen, dafür wirf was in die Waagschale. Ich möchte, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Jetzt im Anschluss an das Gespräch ist, dass sie dir noch ein paar Tipps gibt, was du vielleicht auch so seelisch-psychologisch machen könntest. Aber bitte hole dir noch eine andere Fachmeinung ein, was deine Erkrankung anbelangt. Und sprich mit einem Spezialisten darüber, ja? Ja, let's go. So, lieber Mike, bitte auflegen und du wirst von Magdalena zurückgerufen. Alles klar. Domian, kannst du dann mir noch ein Autogramm schicken? Ja, natürlich. Dann sagst du der Magdalena deine Anschrift, bitte. Ja, mach ich. Alles Gute. Alles klar, dir einen guten Rutsch und schöne Weihnachten. Dankeschön, dir auch. Tschüss. So, wir haben 1.41 Uhr und hier ist Marianne. Marianne ist 62. Guten Morgen, Marianne. Jo, grüß dich, Domian. Ja. Ach, jetzt ist es ein bisschen schwer nach dem Schlimmen eben. Ich hatte angerufen wegen Thema Weihnachten. Ja. Und in der letzten Zeit hatte ich durch Zufall eine Sendung im Fernsehen gesehen, Weihnachten früher. Und da kam Erinnerung hoch, ja, ich habe das Christkind gesehen. Du hast das Christkind gesehen? Ich habe das Christkind gesehen. Sag bloß! Ja. Wie alt warst du da? Etwa drei. Ja, und wir kamen von der Kirche nach Hause und dann war so ein bisschen getuschelt zwischen der Mutti und Papa und Oma. Aha. Und dann meinte mein Vater, ja, weißt du, wir gehen jetzt mal ein bisschen draußen spazieren und vielleicht sehen wir ja das Christkind. Mhm. Gut, das war arrangiert, damit Mutti und Oma eben das Weihnachtszimmer herrichten konnten. Ne? Mhm. So, und dann gingen wir eben da draußen rum, so ums Viereck, ne, wie man sagt. Mhm. Und gut, vielleicht hat er noch öfter das irgendwie gesagt, das weiß ich nicht. Und wir wohnten damals im ersten Stock. Mhm. Und dann kommen wir wieder so um die Ecke rum. Ja, und da habe ich was Weißes, Helles in das erleuchtete Wohnzimmerfenster hineinfliegen sehen und habe gesagt, Papa, ich habe da eben war das Christkind da, jetzt müssen wir ganz schön. So, und dann waren ja auch alle Geschenke da. Natürlich, das hat das Christkind ja mitgebracht. Das ist der Beweis. Das ist der Beweis, finde ich auch. Das ist der Beweis. Du konntest aber nur so ein bisschen was Weißes sehen, mehr nicht. Es war, ja, was war Wolkenhaftes, so irgendwie möchte ich sagen. Ja. Ne? Also beschreiben ist schwer, aber irgendwie so fliegend auch. Natürlich, ne? Natürlich. So, gab es dann vielleicht später nochmal eine Situation, wo du es gesehen hast? Das nicht, aber Weihnachten hatte schon seitdem eine Bedeutung für mich. Ne? Das war irgendwie, und dann viele Jahre später, ich war inzwischen Mutter, meine Tochter war, ich schätze mal, 7, 8 Jahre alt, und ich mochte nicht mehr so dieses mittags um 3 Uhr da Gottesdienst gehen. Mhm. Wegen Krippenspiel, und irgendwie hatte ich rausgetüftelt, es gibt bei irgendeiner Schwesternschaft erst um 18 Uhr. Oh, dachte, das ist gut. Und dann sind wir dahin, zuerst fand ich den Gottesdienst nicht so. Und dann aber hieß es zuletzt, wir wollen jetzt noch übers Gelände gehen, wir gehen jetzt noch zur Grotte übers Gelände. Und dachte ich, und Kerze. Ach, denke ich, Kerze, das ist schön, ja. Mhm. So, und dann war auch, das war auch so ein entscheidendes irgendwie Weihnachtserlebnis, wir haben dann da endlich die Weihnachtslieder gesungen, die vorher nicht so gesungen wurden. Und dann hast du die Kerze gehabt, alles stockfinster, und Blick nach oben, dann waren auf einmal die Sterne. Mhm. Und ich kam mir vor wie einer der Hirten oder einer der drei Heiligen, und sie sahen den Stern und folgten ihm. Das war schon also mitten in dem Weihnachtsgeschehen drin. Ja, toll. Ja, und dann gab es eine Kurve und da lag das Jesulein. Ah ja. Das sind so Erinnerungen, die man nicht vergisst. Das war ein Erlebnis, was ich habe später oft gedacht, ne? Marianne, jetzt schraub dich mal runter. Das war ein Bub. Ja, einfach eine Puppe. Es war ein unheimliches Erlebnis. Ne? Ich danke dir sehr für den netten Anruf. Ja, gerne. Und Marianne, wünsche dir schöne Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr, einen guten Rutsch. Ja, und dir auch. Gell? Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Und wir machen weiter mit der Sabine. Sabine ist 51. Sabine, grüße dich. Ich grüße dich und ich möchte auch mit dir über Weihnachten sprechen. Ach, wie schön. Und zwar über Weihnachten in Kabul vor 40 Jahren. In Kabul in Afghanistan? Ganz genau. Vor 40 Jahren? Ja. Was war vor 40 Jahren für ein politisches System in Kabul? Ja, war der König noch. Es war also noch das Königreich Afghanistan, ganz friedlich. Ja. Es blieb das auch bis 1973, und ich habe dort mit meinen Eltern und meiner Schwester von 1970 bis 72 gelebt. Und du hast in Kabul Weihnachten verlebt vor 40 Jahren. Ja. Wie hat man, also Kabul ist ja nur ein islamisches Land, also nicht Kabul, sondern Afghanistan. Ja. Wie war das da? Ja, also du musst dir eben vorstellen, wir waren dort als Entwicklungshelfer, mein Vater war dort an der Uni Dozent, dass man ja nicht so einen engen Kontakt zur Bevölkerung hat. Man ist dort ja auch zu Gast im Land und lebt auch, eigentlich isoliert von der Bevölkerung. Ja. Auch schon in der Weise, dass man einfach in einem Haus lebt, das auch von einer hohen Mauer umgeben ist. Mhm. Man geht dort auf die deutsche Schule, die es dort gab. Und im Grunde genommen pflegt man all die Sitten, sage ich jetzt mal, und Gebräuche, die man auch von zu Hause gewohnt ist, soweit die Gegebenheiten das dort eben zulassen. Mhm. Und das bedeutet, also es gibt auch schöne Dinge oder tolle Sachen, die es einfach hier nicht so gibt. Es gibt nämlich zum Beispiel immer riesige Mengen Schnee in Kabul. Es gibt Schnee, jetzt wollte ich gerade fragen, wie das Wetter da ist. Es wird sehr kalt, ne? Ja, es ist arschkalt, um das mal direkt zu sagen. Gibt es denn da auch einen Weihnachtsbaum? Ja, wenn man Glück hat. Also es ist so, es gibt insgesamt wenig Bäume und schon überhaupt keine Nadelbäume. Und wenn man Glück hat und man hat eine gute Beziehung zu einem auch von Deutschen gemachten Forstprojekt im Süden Afghanistans, dann konnte man dort vielleicht ein Tänzchen ergattern. Ah, ja. Also viel Schnee, das heißt, das ist ja schon mal so für die Weihnachtsromantik perfekt. Ganz toll, jeden Tag Schnee. Ja. 30 Zentimeter bis einen halben Meter jeden Tag neu. Ja. Und in Kabul ist es so, dass es, ich weiß nicht warum, aber es schneit dort nur nachts. Und du wirst morgens wach und die ganze Welt ist weiß. Und die Sonne scheint. Die Sonne scheint und es gibt keine Wolken am Himmel. Der Himmel ist knallblau und das ist schon unwirklich. Das ist schon jetzt mal, traumhaft, ja. Und dann habt ihr so in eurem kleinen deutschen oder europäischen Kreis, habt ihr dann Weihnachten so gefeiert, so wie wir es hier auch kennen? Ganz normal in der Familie, soweit das möglich war, mit einem eher kargen Tänzchen, aber immerhin. Mhm. Gut, es gibt kaum Geschenke. Man kann dort nichts konsumieren. Es gibt dort einfach nichts. Es gibt keine Geschäfte, wo du was kaufen kannst. Es gibt keine Waren, wie wir die so kennen. Es gibt diesen ganzen Konsumterror nicht. Das kann auch ganz angenehm sein. Aber war das nicht seltsam, quasi auf so einer Insel dann Weihnachten zu feiern und man guckt aus dem Fenster und da sind Menschen, die ganz anders drauf sind und für die Weihnachten völlig egal ist? Du guckst aus dem Fenster und siehst diese Menschen ja erstmal gar nicht, weil du in einem Haus lebst, was von einer 3 Meter hohen Lehmmauer umgeben ist. Die Mauer. Und da war der Schnee auch noch da, dann sagen wir egal. Der Schnee ist auch noch da und du gehst dann vor die Tür, fährst mit dem Schulbus in die Schule, weil man es eben einfach nicht angesagt ist, dort als Kind dann so frei alleine rumzulaufen. Ja, das ist gar nicht so. Man hat da die deutsche Gemeinde, es waren etwa 1000 Deutsche zu der Zeit, ungefähr 300 Familien dort ansässig in den Jahren. Und das ist eigentlich nicht seltsam, das nicht vergessen. Ich war 10 Jahre alt, da sieht man das ja auch noch mehr so mit kindlichen Augen. Völlig anders. Warst du denn seitdem nochmal in Afghanistan? Nein, ich war es nicht, wollte es auch nie und werde es auch nie wieder wollen. Warum? Es war damals so eine unglaublich tolle, friedliche Zeit dort. Das war einfach auch was ganz Besonderes. Das war doch sehr ab von der Welt. Und da kamen ja außer den Menschen, die dort ständig vor Ort lebten, eigentlich nur Hippies vorbei oder Bergsteiger, die auf dem Weg nach Nepal waren. Also du willst hier die schöne Erinnerung in... Ganz genau. Die möchte ich mir einfach nicht. Das war so einmalig und so unglaublich intensiv. Ich verstehe. Das möchte ich mir nicht kaputt machen. Das verstehe ich. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist, und ich weiß, dass es auch ganz, ganz viele Menschen gibt, die auch in der Zeit dort gelebt haben, wie ich es getan habe mit meinen Eltern, von denen würde auch so schnell keiner wieder dorthin gehen wollen. Sabine, auch dir danke für deinen Anruf und für diesen kleinen Ausblick in eine ferne, exotische Zeit. Ja. Und alles Gute und schöne Weihnachten wünsche ich dir. Ich danke dir. Ich darf noch einen Satz sagen. Gerne. Ja, ich möchte ganz herzlich darum bitten, die Soldaten, die dort vor Ort sein müssen, ganz herzlich über das Bundeswehrradio Andernach über Weihnachten zu grüßen. Da schließen wir uns doch alle sehr gerne an. Prima, Sabine. Dankeschön. Ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. 1.49 Uhr haben wir und hier ist Raimond. Raimond? Hallo? Ja, eine Frau. Ja, hier ist Raimond. Raimond. Raimond, genau. Ja. Ja, also ich hatte nicht das Glück, das Christkind sehen zu können. Ich hatte ja immer gewünscht, es zu sehen, aber ich sah zumindest diesen goldenen Flitter, der auf dem, damals als ich ein Kind war, im Flur auf den roten Dielen verstreut war. Mhm. Vielleicht 4 Jahre alt und meine Mutter sagte, schau mal, guck dir das an. Und ich kam an und sah diesen goldenen Flitter und dann erzählte sie mir ganz geheimnisvoll, die Engelchen, die sind vom Flurfenster reingeflogen, sind ins Treppenhaus, haben diesen Flitter von ihren Kleidchen verloren. Mhm. Oben im Mansardenzimmer, da sind die jetzt und arbeiten an den Geschenken. Wie aufregend. Ja, ich fand das so toll. Ich war 4 Jahre, 5, 6 und ich habe die Vorweihnachtszeit so wunderschön erlebt. Ja. Diesen selben Flitter habe ich dann an dem kleinen Steifesel, an dem Puschelschwänzchen nachher entdeckt am Heiligen Abend. Und da wusste ich, da waren himmlische Mächte am Werk. Wie lange hast du an die Engelchen glauben können? Ich glaube bis zum 2., 3. Schuljahr. Und dann war ich ganz entsetzt, als ich mal gefragt habe, wie war das mit dem Nikolaus? Wo kommen die Sachen auf dem Teller her? Wir haben doch gar keinen Kamin. Und dann sagte meine Mutter, ja du, jetzt muss ich dir was sagen, den gibt's gar nicht. Das haben wir hingestellt. Oh. Und dann habe ich ganz ängstlich gefragt, und das Christkind? Und die Engelchen? Ja, die Engelchen. Dann wurde ich aufgeklärt. Und also ich habe meinen Kindern das nicht so erzählt, weil ich dann ganz schön runtergefallen bin von dem tollen Himmel runter. Mhm. Also warum ich vor allen Dingen anrufe, ich habe einige Schicksalsschläge in meinem Leben später erlebt, dass meine Erinnerung an den Mike oder ihm dazu sagen, ich habe schwere Unfälle erlebt, ganz schlimme Schicksalsschläge und heute geht es mir mit 56 Jahren so gut. Mhm. Und da denke ich gerade an Weihnachten dran, denn ich als in Weihnachten verliebtes Kind habe dann 1998 ein tolles Wunder erlebt. Ich war mit meinem Mann zusammen, den ich mit 40 Jahren Gott sei Dank endlich kennengelernt hatte, meine große Liebe. Mhm. Und wir wünschen uns zusammen gemeinsames Kind und hatten schon jeder ein großes Kind aus unseren ersten, also aus unseren vorhergehenden Beziehungen. Und jetzt wollten wir so gerne ein gemeinsames Kind. Mhm. Und ich hatte dann leider 4 Fehlgeburten. Ich hatte immer wieder die Babys verloren und das war ganz schön schlimm für uns. Und wenn die Ärzte nicht gesagt hätten, ich sollte es noch einmal versuchen, ein letztes Mal mit 43, dann hätte ich das nie wieder probiert. Und das hat geklappt. Und wir sind dann in einer Mariengrotte gewesen, an der Wallfahrtsstätte im Borgenteich, wo meine Schwiegermutter wohnt. Das war Ostern 98 und ich habe ganz leise für mich dort gebittet um ein Kind. Ganz leise. Ich habe es keinem gesagt, dass ich gesagt habe, bitte, bitte, ich hätte so gerne ein Kind. Mhm. Und bin danach wieder schwanger geworden. Und dann hat mein Mann mir erzählt, dass auch er das gedacht hat dort. Ja. Und bin ich schwanger geworden, ich drohte das Kind wieder zu verlieren, es ist geblieben und es ist Heiligabend 98 um 19.25 Uhr auf die Welt gekommen. Das ist ja perfekt. Was für eine schöne Geschichte, Raimund. Ja. Danke, dass du angerufen hast. Ja, und das wollte ich gerne noch erzählen. Ich wollte allen zuhören, ein frohes Weihnachtsfest wünschen in diesem Sinne. Und dir auch alles Gute, auch schöne Weihnachten. Das wünsche ich euch allen und dem Team. Und Dankeschön. Alles Gute fürs neue Jahr auch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Dankeschön, ciao. Tschüss. Und wir machen weiter mit der Christina. Und Christina ist 27. Hallo Christina. Hey Domian. Christina. Ja, ich bin ein Weihnachtsfreak. Du bist ein Weihnachtsfreak? Ja, genau. Was also, heißt das? Ich denke eigentlich das ganze Jahr nur an Weihnachten. Selbst wenn ich im Sommer am Strand liege unter Palmen, da freue ich mich auf Weihnachten. Ach, das ganze Jahr über? Genau. Wo man eigentlich mit den Gedanken ganz so anders ist. Ja, wirklich. Und ich fange auch wirklich schon dann im Sommer an, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Also es kann dann wirklich passieren, dass ich im Sommer schon meinen Schrank voller eingepackter Geschenke habe. Wann fängt denn so die Weihnachtsromantik für dich an? Das ganze Jahr. Das ganze Jahr? Ja, also ich freue mich da wirklich richtig drauf. Ja gut, aber du hast ja beispielsweise bestimmt nicht das ganze Jahr über irgendwelchen Weihnachtsschmuck zu Hause hängen. Nee, das stimmt. Das nicht. Wann wird der ausgekramt? Also ich würde schon im Oktober anfangen, aber da wird mein Mann dann wahrscheinlich meckern, deswegen geht es dann im November los. Und da benutzen wir auch schon seit November jetzt Weihnachtsklopapier zum Beispiel. Ach, ihr habt auch Weihnachtsklopapier? Ja. Was ist denn da drauf? So Elchmotive und das riecht dann nach Zimt. Das ist toll. Das habe ich auch nie gehört. Nee. Klopapier, das nach Zimt riecht, genau. Mit Elchmotiven. Ja. Wie kommt das? Warum bist du so weihnachtsversessen? Ich weiß nicht, ich finde es einfach schön, Leute zu beschenken. Also, dass ich mir Gedanken mache das ganze Jahr, worüber sich die Leute freuen und auch diese Stimmung an Heiligabend einfach. Das ist auch, wenn man rausgeht, es ist einfach Stille draußen, so als wird jeder bei der Familie zu Hause sitzen, das wäre irgendwie so Heiliges in der Luft. Das glaubst du, wenn du in großen Städten bist, ja. Da ist nichts mehr mit Stille und Heiligkeit. Wohnst du auf dem Land? Ja, im Land, ja. Okay, da hat man das natürlich. Ja, ist denn Weihnachten für dich eher dann so ein Familien- und Geschenkefest oder hat das auch eine religiöse Bedeutung für dich? Also schon irgendwo ein bisschen religiös, aber um ehrlich zu sein, wirklich mehr Familie und Beschenken. Familie und Beschenken. Genau. Ja. Und es gibt wirklich im Jahr keine Zeit, nicht Karneval, nicht Ostern, nicht ein brütend heißer Hochsommer, wo du das mal vergessen kannst? Nee, wirklich nicht. Ja, wenn jemand was sagt, das wünsche ich mir, das gefällt mir gut, dann besorge ich das schon gleich von Anfang an und mache mir da schon Gedanken drüber. Und das, also zum Beispiel auch, wir schenken uns auch mal so witzige Sachen. Meine Mutter hat zum Beispiel so an der Spüle immer so einen ekligen Putzlappen liegen, der wirklich schon voller Keime ist. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich habe den weggeschmissen. In Wirklichkeit habe ich den aber zu uns in eine Wohnung genommen, eingepackt und ihr das zu Weihnachten gegeben. Also einfach nur so. Jetzt würde ich ja gerne mal durch die Kamera zu dir nach Hause gucken, wie das bei dir aussieht. Wie hast du die Wohnung hergerichtet? Also jeder Zentimeter ist eigentlich voller Weihnachtssachen. Wir haben jetzt auch gestern, also für gestern bin ich mit dem Baum fertig geworden, der war 2,60 Meter, da mussten wir die Spitze abschneiden. Mhm. Und da habe ich dann 900 von diesen kleinen Kerzen dran gepackt. Ja. 900? 900. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, nächstes Jahr will ich 1000 schaffen. Du hast Kinder? Nee. Katzen. Genau, die haben auch ihren eigenen Adventskalender. Aha. Und Weihnachtsspielzeug und die kriegen auch immer so Weihnachtsmenü mit. Zum Beispiel haben jetzt, glaube ich, Elch mit Maronenfüllung und sowas. Und wie wird das Heiligabend dann bei euch ablaufen? Ja, also mein Vater hat an dem Tag auch noch Geburtstag, dann gehen wir erstmal dahin und dann danach dann muss mein Mann mit mir Weihnachtsfilme gucken. Ja, und anschließend dann bei seiner Familie Bescherung und dann bei meiner Familie Bescherung. Achso, aber es wird nicht in die Kirche gegangen. Nee. Das nicht? Nee, das nicht. Das nicht. Ja, Christina, du Weihnachtsfreak. Dann bist du wahrscheinlich schon ganz traurig, wenn dann Silvester naht. Weil ja, das stimmt. Dann ist es so lange hin noch. Ja, das ist wirklich lange hin. Ja. Wie feierst du denn Weihnachten, Domian? Ich feiere ganz, ganz im ganz kleinen Kreis mit meiner Mutter. Mein Vater ist verstorben und da ist das dann sehr, sehr familiär und sehr eng mit der Mutter, mit der alten Mama. Aber Weihnachtsfreak bist du da nicht, oder? Nee, nicht so sehr. Nein, nicht so sehr. Ja. So. Da wünsche ich dir schöne Weihnachten. Ja, und wünsche alles ich dir auch Gute. Und deinem Team auch? Ja, sehr gerne. Ich richte es aus. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. So, und hier haben wir den... Oh, wen haben wir jetzt? Eigentlich müsste hier noch jemand sein. Nämlich den Michael. Und der Michael ist 54. Hallo, Michael. Michael? Hallo? Hallo? Ja, Michael, da bist du. Ja. Grüße dich. Ja. Dein ich wollte Thema. Dann auch für die letzte Sendung im Jahr, die Weihnachtssendung, da auf Deutsch gesagt, noch ein Weihnachtslied spielen. Du wolltest mir ein Weihnachtslied spielen? Ja. Was denn für eins? Ja, ich habe eine Mundharmonika. Von meinem 7. Lebensjahr an spiele ich Mundharmonika und möchte da gerne ein Lied spielen. Ja, dann würde ich mal sagen, dann leg mal los mit dem Weihnachtslied. Ja. Ja. Das ist doch super. Das ist doch sehr, sehr schön, Michael. Ja. Ich danke dir sehr. Ja. Und wünsche dir schöne, schöne Weihnachten. Und wir haben auch noch was für dich. Hörst du es im Hintergrund? Also nicht nur du hast uns mit Musik beschenkt, wir beschenken dich jetzt auch noch mit Musik. Also, das ist wunderbar. Ich wünsche dir schöne Weihnachten. Ja, und dir und deinem Team und an alle Ärzte, Krankenschwester, Polizei und Feuerwehr, alle, die da sind, wünsche ich frohe Weihnachten. Das finde ich einen sehr schönen Hinweis auf für allen Dingen die Leute, die halt Weihnachten auch arbeiten müssen. Lieber Michael, vielen Dank und alles Gute. Ja, sehr schönen Dank auch. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Und ich wünsche euch ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest und eine gute Zeit. Und wünsche euch auch einen sehr angenehmen und tollen Rutsch ins neue Jahr. Wir sind in der Nacht vom 9. auf 10. Januar wieder da. Wir werden uns ein bisschen erholen und ich freue mich sehr auf das neue Jahr dann mit euch. Und nochmals, schöne Weihnachten, alles Gute, bis nächstes Jahr. Tschüss. As in olden days.